Kapitel 17. Nehmender Glaube. Kürzlich sagte der Herr zu mir, dass eine seiner größten Betrübnisse der Mangel an nehmendem Glauben im Leben seiner Kinder sei. Das Thema echten, biblischen Glaubens hat mich seit meiner Kindheit fasziniert. Aber an einem bestimmten Abend sprach der Herr zu mir und benutzte das Wort nehmend in Bezug auf den Glauben, und dieses Wort erregte wirklich meine Aufmerksamkeit. Ich spürte eine Dringlichkeit und auch eine große Traurigkeit in seinem Herzen, deshalb bat ich ihn, es mir näher zu erklären. Als der Herr freundlich begann, mir sein Herz zu offenbaren, fing ich an, in seiner Gegenwart zu weinen. Er sagte mir, dass der Mangel an nehmendem Glauben im Leben seiner Kinder eine Verachtung des Kreuzes seines Sohnes sei. Er offenbarte mir den intensiven Schmerz des Kreuzes und den hohen Preis, den sein Sohn zu bezahlen hatte, damit wir so viele wunderbare Vorrechte empfangen können. Unser Mangel an nehmendem Glauben ist, als ob wir Jesus ins Gesicht schlagen, während er am Kreuz hängt. In der Mentalität des alten Bundes ging es darum, dass Gott auf unseren Glauben reagiert. Das legte die Betonung auf unseren Glauben. Im neuen Bund ist unser Glaube eine Reaktion auf das vollbrachte Werk des Kreuzes, was die Betonung darauf legt, was Jesus getan hat, nicht auf uns oder unseren Glauben. Im neuen Bund schauen wir nicht nach vorne, sondern zurück auf das, was vor über 2000 Jahren passierte, als Jesus ausrief, es ist vollbracht. Nehmender Glaube ist Glaube, der empfängt. Empfangen bedeutet in der Sprache der Bibel etwas anderes, als es im Verstand vieler Leute bedeutet. Es gibt verschiedene hebräische und griechische Worte, die in der Bibel für empfangen benutzt werden. Aber wenn die Schrift davon spricht, Dinge im Gebet zu empfangen, benutzt sie ein Wort, das bedeutet, mit unseren Händen ergreifen und nicht wieder loslassen. Nehmender Glaube bittet Gott niemals um Dinge, die uns schon durch den neuen Bund gehören. Er ergreift sie durch Glauben, welcher durch Danksagung zum Ausdruck kommt, und fängt an, so zu agieren, als hätte er bereits, worum er gebeten hat, ohne es in der natürlichen Welt schon zu sehen. Er schaut nie auf Gefühle und ist nicht beeinflusst von Umständen. Nehmender Glaube beklagt sich nie über irgendetwas, weil er versteht, dass Beklagen eines der größten Zeichen des Unglaubens ist, und im Leben eines Christen des neuen Bundes ein sehr destruktives Verhalten. Wenn Gott uns wirklich alle Dinge durch Christus gegeben hat, und wir uns immer noch über unsere Umstände beklagen, zeigt es eine Haltung von Unglauben in unseren Herzen. Wenn ich deshalb über den neuen Bund lehre, ermutige ich Menschen gerne stark, alles Beklagen aus ihrem Leben zu entfernen. Lass mich dir ein Beispiel geben, um dir zu helfen, das zu verstehen. Gott forderte mich 2004 auf, in Österreich alles zurückzulassen, meine Frau und meine Kinder zu nehmen und in die USA zu ziehen. Im Natürlichen machte das keinen Sinn, da wir in Österreich alle Sicherheit hatten, die wir brauchten, und in den USA hatten wir nichts. Wir hatten kein Eigentum zu verkaufen, kein Geld auf Sparkonten und nichts, was von besonderem Wert war. Ich hatte keine Arbeit in den USA und alles sah total unsicher aus. Als die Zeit unseres Umzugs näher kam und viele Dinge noch nicht geklärt waren, wurde ich ein wenig beunruhigt. Wir versuchten einen Mieter für unsere Wohnung zu finden, welche dem Staat gehörte, damit wir ihm etwas von unserer Einrichtung verkaufen könnten. Es war aber sehr kompliziert, weil es viele Auflagen und Bestimmungen dafür gab, wer unsere Wohnung mieten dürfte. Dann sprach eines Nachts Gott zu mir und sagte, dass es eine beschlossene Sache sei, dass er mir versprochen hatte, mich niemals zu verlassen noch zu versäumen. Nach dieser Nacht habe ich kein einziges Gebet mehr gebetet, ich tat nichts mehr, um einen Nachmieter zu finden, noch rührte ich einen Finger, um sonst irgendetwas in Bewegung zu setzen. Ich pries einfach den Herrn für die beschlossene Sache. Dabei blieb ich und benahm mich so, als sei alles schon erledigt. Ich wurde sogar von einigen meiner Freunde dumm und verantwortungslos genannt. Anstatt zu versuchen, mein Problem zu lösen, fuhr ich mit meiner wunderbaren Frau für 3 Tage in die Schweiz, um unseren Hochzeitstag zu feiern. Während ich in der Schweiz war, kümmerte sich Gott übernatürlich um alles und am Ende war alles perfekt. Das ist nehmender Glaube. Wenn ich weiter gebetet hätte, um Gott zu bestürmen, dass er mir hilft, weiterhin versucht hätte, Lösungen für die Dinge zu finden, wäre gar nichts geschehen. Nehmender Glaube ergreift, was uns gehört, durch Danksagung und Lobpreis und fängt an so zu handeln, als sei die beschlossene Sache bereits in Vollendung. Die folgenden Seiten sind sehr wichtig für dich, wenn du wirklich den neuen Bund erleben willst. Ich bitte dich, sie langsam und sorgfältig zu lesen, denk immer und immer wieder über die Worte nach. Vielleicht musst du sie viele Male lesen. Bitte den Heiligen Geist, dir zu helfen, sie zu verstehen. Sag ihm, dass du dir wünschst, jeden Aspekt des neuen Bundes zu erleben. Bitte Gott, dir den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu geben und dir die Herzensaugen zu öffnen für diese Wahrheiten. Verheißungen und Gottfakten. In meinem Buch Glauben spreche ich über den Unterschied zwischen Fakten und Wahrheit. Ich erkläre, dass eine Wahrheit stärker ist als ein Fakt und wir wählen müssen, sie zu glauben. Zum Beispiel, es ist ein Fakt des Gesetzes der Physik, dass Menschen nicht auf Wasser gehen können. Die Evangelien erzählen jedoch eine Geschichte über Petrus, der auf dem Wasser geht. Das hat er getan, indem er der Wahrheit mehr als dem Fakt glaubte. Alles, was Jesus sagt, ist die Wahrheit, weil er die Wahrheit ist, gemäß Johannes 14, 6. Wenn wir also eine Entscheidung treffen, der Wahrheit mehr als den Fakten zu glauben, werden wir das Übernatürliche erleben. Im Fall von Petrus war der Fakt, dass man nicht auf Wasser gehen kann, aber die Wahrheit war, dass Jesus sagte, er kann es, und er tat es auch. Es gibt nicht nur natürliche Fakten, es gibt auch etwas, was ich Gottfakten nenne. Gottfakten unterscheiden sich von Gottes Verheißungen. Gottfakten stehen in direktem Zusammenhang mit dem neuen Bund. Verheißungen haben mit der Zukunft zu tun, während Gottfakten mit der Vergangenheit zu tun haben, mit dem, was vor über 2000 Jahren am Kreuz passiert ist. Als Jesus rief, es ist vollbracht, setzte er bestimmte Gottfakten in die geistliche Welt frei, damit wir sie durch nehmenden Glauben ergreifen können. Ein Gottfakt ist nicht etwas, was Gott zu tun verspricht, was in der Zukunft wäre, es ist etwas, wovon Gott sagt, dass er es bereits getan hat, was in der Vergangenheit liegt. Es gibt nur eine Art der Festlegung von Gott, wie wir diese Fakten erfahren können durch nehmenden Glauben. Wir empfangen sie nicht durch Fürbitte für andere Menschen oder durch Handauflegung von einem Mann Gottes, nicht einmal durch Fasten und Beten. Wir müssen sie einfordern, anstatt um sie zu bitten. Wir müssen Gott dafür danken, dass sie uns gehören und so handeln, als hätten wir sie bereits, denn es ist vollbracht. Nehmender Glaube dankt Gott für die Gottfakten und handelt, als wären sie unser, weil sie es wirklich sind. Um dir zu helfen, diese Wahrheit besser zu verstehen, lass sie mich dir illustrieren. Wenn du Gott bittest, dir über eine bestimmte Sünde Sieg zu geben, wirst du den Sieg nie erleben. Der gesalbteste Mann Gottes kann für dich beten und du kannst für lange Zeiträume fasten und beten, du wirst den Sieg dennoch nicht erhalten. Sieg über Sünde ist ein Gottfakt, was bedeutet, dass er in der Vergangenheit geschehen ist und von uns alleine durch Glauben in Besitz genommen wird. Wenn du die Kapitel 6 bis 8 im Römerbrief studierst, wirst du klar erkennen, dass diese Fakten festgehalten werden. Römer 6, 2 sagt, wir sind der Sünde gestorben. Vers 11 sagt, dass wir uns der Sünde für tot halten sollen. Römer 8, 2 sagt, dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus uns frei gemacht hat vom Gesetz der Sünde und des Todes. Und Paulus sagt in Galater 2, 20, dass wir mit Christus gekreuzigt wurden. All das sind Gottfakten des neuen Bundes, welche du glauben, deklarieren und Gott dafür danken musst, damit sie sich in deinem Leben manifestieren und damit du den Sieg empfängst. Wenn du Gott bittest, dein Fleisch zu kreuzigen oder all deine Kraft dafür aufwendest, wirst du nichts als Niederlagen erleben, indem du das Kreuz verleugnest aus Mangel an nehmendem Glauben. Sowohl zu beten und Gott zu bitten, uns diese Gottfakten zu geben, als auch andere Leute um Gebet zu bitten, dass Gott sie uns geben möge, sind Zeichen mangelnder Erkenntnis oder des Unglaubens. Beides wird verhindern, dass wir diese wunderbaren Segnungen erleben. Gott hält sie nicht vor uns zurück, da sie aber nur durch nehmenden Glauben empfangen werden können, gibt es nichts, was Gott noch für uns tun könnte. Wenn wir infolge unserer religiösen und falschen Glaubensgrundsätze nicht erleben, wie sich diese Dinge in unserem Leben manifestieren, fangen wir an, Gott dafür die Schuld zu geben und fragen, warum er unsere Gebete nicht erhört. Am Ende haben wir ein falsches, verzerrtes Gottesbild und unsere Beziehung zu ihm ist zerrissen. Oh, wie ich Religion hasse. Ich hatte viel Widerstand in meinem Christenleben, weil ich fest an dieses Prinzip glaube und es praktiziere. Ich habe in den Gemeinden viele religiöse Redensarten in Konfrontation gestellt, die direkt gegen Gottfakten und den neuen Bund stehen. Es ist heute unter Christen allgemein üblich, Gott um Dinge zu bitten, die er uns in Christus schon gegeben hat. Das muss aufhören. Erlaube mir, dir das mit einem Beispiel zu illustrieren, das dir helfen wird, diese wichtige Wahrheit zu ergreifen. Stell dir vor, du bist in einer schwierigen Lebenssituation. Du stehst Schwierigkeiten und Umständen gegenüber, die dir nicht erlauben, die Fülle des Lebens so zu erleben, wie Jesus es versprochen hat, als er sagte, er kam, um uns überfließendes Leben zu geben, Johannes 10, 10. Du fängst an zu beten, bittest andere Leute um Gebet, betest noch intensiver und fängst schließlich auch noch zu fasten an. Du bittest Gott, dich zu stärken, deine Umstände zu verändern und was auch immer du sonst noch meinst, dass du es für den Sieg benötigst. Nun, weder Gebet noch Fasten noch das Gebet anderer für uns sind in sich selbst schlechte Dinge. Wenn man sie jedoch auf Gottfakten anwendet, dann werden sie zu schlechten Dingen, weil wir dadurch den Gottfakt, der in der Gegenwart ist, in eine Verheißung verwandeln, die in der Zukunft liegt. Sie wird nie unser Eigentum sein, sondern wird immer in der Zukunft bleiben. Gottfakten sind vergangene Handlungen, Dinge, die schon passiert sind, während Verheißungen zukünftige Handlungen sind, Dinge, die in der Zukunft liegen und auf die wir noch hoffen. Was passiert nun? Warum wird unser Gebet nicht erhört? Warum antwortet Gott uns nicht? Warum scheint er unsere Gebete und die Gebete anderer zu ignorieren? Frustration setzt ein und schließlich sind wir so entmutigt, dass wir aufgeben, vielleicht sogar mit Gott. Dann, eines Tages, am Ende unseres Lebens, sterben wir und stehen vor Jesus. Jesus begrüßt uns im Himmel und fragt uns, ob wir irgendwelche Fragen haben bezüglich unseres Lebens auf der Erde. Du hast auf diese Gelegenheit gewartet, weil du auf etwas Bestimmtes, auf das du während deines ganzen Lebens auf Erden gewartet hast, nie eine Antwort bekamst. Du schüttest dein Herz aus und erzählst ihm, wie enttäuscht und im Stich gelassen du dich gefühlt hast, weil er dir in der Zeit deiner großen Not nicht geantwortet und dir den Sieg nicht gegeben hat, so dass du ein überfließendes Leben hättest leben können, so wie er es versprochen hat. Mit einem Lächeln und einem mitfühlenden Herzen nimmt Jesus dich an der Hand und ihr geht zusammen zu einem riesigen Lagerhaus. Ihr geht durch die Tür und da sind hunderte von Regalen mit allen möglichen Dingen gefüllt, die du dir vorstellen kannst. Du kannst genau das sehen, worum du ihn während deiner Krise gebeten hattest. Du sagst, Jesus, hier ist die Stärke, um die ich dich gebeten hatte, dann zeigst du auf das nächste Regal und sagst, und hier ist der Sieg, um den ich gefastet und gebetet hatte. Warum hast du ihn mir nicht gegeben? Jesus lächelt und sagt, mein teuer geliebtes Kind, erinnerst du dich nicht an den neuen Bund? In ihm hat sich mein Vater per Gesetz an dich gebunden und hat den einzigen Weg festgelegt, wie wir zu dir in Beziehung stehen und wie du zu uns in Beziehung stehst. Wir haben in der Bibel, die wir dir gegeben haben, alle Dinge deutlich aufgeschrieben, die wir dir durch den neuen Bund schon gegeben haben. In dem Moment, wo wir sie dir gaben, haben wir sie in diesem Lagerhaus hinterlegt. Es war nicht länger an uns, sie dir zu geben, sondern an dir, sie zu nehmen. Dann nimmt er dich mit hinaus vor das Lagerhaus und zeigt auf seine Vorderseite. Als du aufschaust, siehst du ein riesiges Schild darauf, auf dem dein Name steht. Du siehst ihn an, mit Tränen in den Augen, weil du jetzt verstehst. Du erinnerst dich an 2. Petrus 1, 3. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Er nickt dir zu mit vollkommenen Augen der Liebe und des Mitgefühls und sagt, ja, mein geliebtes Kind, wir haben alle Dinge, die du jemals für ein überfließendes Leben brauchen würdest, in deinem Lagerhaus deponiert, als ich am Kreuz starb und den neuen Bund besiegelte. Ich sah dich beten, bitten, flehen, fasten und betteln, aber es gab nichts, was ich für dich tun konnte. Diese Dinge gehörten weder meinem Vater noch mir, sie gehörten dir, und deshalb konnten wir sie dir nicht geben. Das Lagerhaus trägt deinen Namen, wir hätten sie aus deinem Lagerhaus stehlen müssen, um sie zu dir zu bringen, und weder mein Vater noch ich sind Diebe. Mein lieber Freund, ich hoffe, du verstehst dieses Bild, und gehst von nun an mit Kühnheit in dein Lagerhaus, um alle Gottfakten zu ergreifen und ein Leben im vollkommenen Sieg zu leben, das Gott verherrlicht und den wunderbaren neuen Bund ehrt. Wenn ich im Himmel ankomme, möchte ich ein leeres Lagerhaus mit meinem Namen darauf vorfinden. Es ist unerlässlich für uns, zu verstehen, dass wenn wir uns Gott im Gebet nahen, wir ihn zu nichts überreden müssen. Er arbeitet ständig hart daran, uns zu überzeugen, einfach nehmenden Glauben anzuwenden und den wunderschönen neuen Bund zu genießen. Eine Minute nehmenden Glaubens an das vollbrachte Kreuzeswerk nützen mehr, als eine ganze Nacht in Hoffnung zu Gott zu schreien. Während ich dies schreibe, komme ich gerade von einer Reise nach Polen zurück, wo ein Ehepaar mir seine Geschichte erzählt hat. Ich weinte, weil ich so bewegt war. Sie waren 6 Jahre lang verheiratet und konnten keine Kinder bekommen. Sie beteten und riefen zu Gott ohne Ergebnis. Sie waren überzeugt gewesen, dass sie glaubten, fanden aber durch mein Lehren heraus, dass sie nicht wirklich Glauben hatten, sondern in Hoffnung lebten. Die Ehefrau verbrachte 2 Monate damit, über einige wunderbare Gottfakten zu meditieren, einschließlich derer, die besagen, dass Kinder ein Segen vom Herrn sind und dass wir gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung, bis ihr Herz schließlich diese Gottfakten glaubte. 2 Wochen nach diesen Meditationsmonaten merkte sie, dass sie schwanger war. Nun möchten sie, dass die ganze Welt weiß, wie wunderbar das Leben des neuen Bundes ist.